Das slowenische Komitee für Kim Il-sung, Kim Jong-il-Fong wurde jüngst gebildet. Zum Vorsitzenden des Komitees wurde Igor Jurisic, Vorsitzender der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, gewählt.